Das Einhorn, ein Hörspiel von Judy Allen. Jana, kommst du endlich? Du wolltest doch um 7:45 frühstücken. Bin gleich da. Also ich glaube, ich gehe heute nicht ins Geschäft. Meine Hände sind immer noch nicht in Ordnung. Du solltest sie endlich mal Dr. Roberts zeigen. Oh, ich weiß doch, was es ist. Es kommt von diesem Dauerwellenzeug. Warum ziehst du keine Handschuhe an, wenn du Dauerwellen machst? Hier, deine Grapefruit. Danke. Wieder Zitronentee? Ja, bitte. Das mache ich ja. Was? Na, Handschuhe anziehen, es nützt aber nichts. Oh, Ma, wieso stellst du die Grapefruit immer in den Kühlschrank? Mir tun hinterher immer alle Zähne weh. Entschuldige, ich möchte nur, dass sie frisch bleibt. Könntest du sie wenigstens ein bisschen früher rausnehmen? Morgen, meine Lieben. Morgen. Was für ein Tag, ne? Und dein Kaffee-Kate köstlich, wie der duftet. Nein, nicht, Mel. Das ist Janas Zitronentee. Hier ist dein Kaffee. Ah, danke. Wo ist die Zeitung? Da, neben dir auf dem Stuhl. Mhm. Soll ich dir was Warmes machen? Ja. Gibt's noch ein paar von den Pilzen? Ja. Ich fürchte nur, die sind ziemlich vertrocknet. Die sind immerhin schon 4 Tage alt. Nur Mut, Kate. Schwenk sie kurz in heißer Butter, gib einen Schuss Zitronensaft dazu und sie schmecken wie neu. Also, ich begreif euch nicht. Ihr sucht Pilze in einem Waldstück, wo alle möglichen Hunde ihr Geschäft hinmachen und dann... Nicht die Nase rümpfen, bitte, über Geschenke der Natur. Zumindest nicht, bis ich wieder Arbeit habe. Hm? Außerdem, Pilze sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und haben ein unwiderstehliches Aroma. Allerdings nur, wenn sie nicht zu einer undefinierbaren Pampe zerkochen, wie bei uns. Für Tobi auch ein paar, Kate. Der isst keine Pilze, der macht eine Vollwertdiät. Oh, sag mal, gibt's irgendwo Zucker, Ma? Hör mal, sonst macht ihr alle ein Mordsgeschrei, wenn ich Zucker auf den Tisch stelle und auf einmal... Ich möchte nur ganz wenig... Also, weißt du, der Tee, der schmeckt irgendwie nach sauren Gurken. Zucker ruiniert die Zähne, ganz zu schweigen von der Bauchspeicheldrüse. Oh nein, bitte. Also, ich habe schon genug mit meinen Händen zu tun. Wo ist die Milch? Hier, bitte Zucker. Danke. Okay, wo ist die Milch? Die Milch steht auf dem Tisch in der blauen Kanne. Das ist die heiße Milch. Ja, ja. Das ist heiße Milch für den Kaffee. Wo ist die kalte für die Cornflakes? Wie bitte? Was ist los, Kate? Du stehst direkt neben dem Kühlschrank, also gib mir bitte die kalte Milch. Oh. Hier, entschuldige. Ich habe nicht zugehört. Ich habe aus dem Fenster gesehen. Im Hof steht ein Einhorn. Hm? Und vorne im Garten steht ein Dinosaurier. Tatsächlich? Natürlich nicht. Warum sagst du es dann? Weil du sagst, im Hof steht ein Einhorn. Gibt's heute keinen Toast? Ich bin gerade dabei. Toast mit Pilzen. Mag, kann ich noch die andere Hälfte Grapefruit haben? Ich denke, du darfst nur eine halbe am Tag. Oh, ich habe aber Hunger. Die Pilze nicht auf den Toast gehen, der wird sonst weich. Daneben. Schön, Jana, da ist die andere Hälfte. Danke. Aber gib mir nicht die Schuld, wenn du wieder Sodbrennen bekommst. Morgen. Morgen. Morgen. Gibt's wieder diese grässlichen Pilze? Du brauchst ja nicht zu essen, Tobi. Dein Vater verputzt die schon alleine. Hast du mir zugehört, Kate? Die Pilze nicht auf den Toast, der wird sonst weich. Was möchtest du, Tobi? Wieder nur Müsli? Ja, bitte. Nicht drauf, Kate. Ach, entschuldige. Ich habe den Toast unter die Pilze gelegt. Ich sag doch die ganze Zeit... Du bringst mich völlig durcheinander. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Irgendwelche Probleme? Deine Mutter ist übergeschnappt. Sie sieht Einhörner. Mm. Ist das dasselbe Müsli wie gestern mal? Es ist immer dasselbe, Tobi. Schmeckt so anders. Ich habe nur gestern etwas Trockenobst reingeschnipselt. Möchtest du es wieder so? Ja, bitte. Ist das Toast, was da verbrennt? Oh, verflixt. Frauen sollte man nicht mal in die Nähe der Küche lassen. Kein Gespür für die Zubereitung von Speisen. Steht? Das ist kein Toast, das ist ein Putzlappen mit Pilzpampe drauf. Für euch Frühstück zu machen, ist ganz schön schwierig. Hm. Wenn du uns schon schwierig findest, was würdest du erst mit einer Familie anfangen, die jeden Morgen Eier und Speck, Bratwürste, gedünstete Tomaten und geschmorte Nierchen erwartet? Ne? Ich möchte wissen, was sie fressen. Wer? Einhörner. Jungfrauen vermutlich. Nein, Blumen. Ah, du Ma. Oh, wenn ich den Kopf so schnell hin und her drehe, dann habe ich so Kringel vor den Augen. Ma, ob sich meine Netzhaut löst? Was ist denn nur mit den Trockenfrüchten, Ma? Das Müsli wird matschig. Ich habe schon Joghurt drauf. Ach so, ja. Getrocknete Aprikosen? Von mir aus. Vielleicht mögen Sie Müsli? Einhörner mögen gar nichts, Ma, weil es nämlich gar keine Einhörner gibt. Oh doch, Tobi. Das hier gibt's. Steht im Hof und sieht mich irgendwie hungrig an. Würde ihm gern was geben, wenn ich nur wüsste, was. Ist heute der 1. April? Und kaum, Tobi. Im Oktober ist selten der 1. April. Wenn sich einer von euch die Mühe machen würde, aufzustehen und die 2 Schritte zum Fenster zu gehen, könnte er es sehen. Also gut, du machst mir noch einen Tee und ich guck aus dem Fenster. Sie hat recht, draußen steht ein Einhorn. Da schon wieder. Was? Diese Kringel vor meinen Augen, wie so kleine, krumme Dolche. Das kommt vom vielen Fernsehen. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Der Ausschlag an meinen Händen, der reicht mir schon. Ich hoffe nur, der wird nicht noch größer. Und das hoffe ich auch. Deine Hände sind schon groß genug. Wieso, die sind doch nicht groß? Größer als meine. Mann, meine Hände sind doch nicht groß. Deine Hände sind sehr hübsch, Jana. Tobi, willst du nicht auch mal aus dem Fenster schauen? Kann mich beherrschen. Ein Einhorn bekommt man nicht jeden Tag zu Gesicht. Ma, wenn du dir einbildest, draußen steht ein Einhorn, bitte von mir aus, aber Jana warte nicht von... Jana hat es auch gesehen. Wenn Jana dir nicht den Spaß verderben will, ist das ausschließlich ihre Sache. Hey, hallo! Wie da drin? Wer ist das denn? Der Müllmann. Wir sind nicht da. Er kann mich doch sehen. Der Kerl macht doch nur den Mund auf, wenn er sich beschweren will. Wahrscheinlich haben die Plastiksäcke wieder mal die falsche Farbe oder wir haben die Tonnen nicht vorschriftsmäßig zugemacht. Hey, hallo, Sie! Sie erwarten ja wohl nicht, dass ich das da mitnehme. Was habe ich gesagt? Bist du endlich fertig mit den Aprikosen, Ma? Ja, natürlich. Dann gib sie mir bitte. Hallo, was ist denn nun? Nein! Nein, das soll da bleiben! Erwarten Sie nicht von mir, dass ich an dem Viechler vorbeigehe, um die Mülltonnen zu holen. Denn er sie müssen entschuldigen! Es hat wirklich nichts mit mir zu tun! Ich hab selbst erst gerade gesehen. An dem Biester gehe ich jedenfalls nicht vorbei. Wenn Sie Ihren Müll weghaben wollen, müssen Sie erst das da aus dem Weg schaffen. Es tut Ihnen bestimmt nichts. Na, Sie haben gut reden. Tiere mögen mich einfach nicht. Das verstehe ich. Katzen zerkratzen mir die Hände, Hunde beißen mir ins Bein, Papageien hacken auf meiner Nase rum. Ich bin der Einzige bei der Müllabfuhr, den sogar mal eine Schildkröte ernstlich angefallen hat. Aber wenn ich es wegschaffen soll, dann muss es doch auch an Ihnen vorbei. Der Hof ist viel zu eng. Ja, dann holen Sie das Viech eben ins Haus, und zwar ein bisschen Dalli. Ich zähle bis 10. Dann hau ich ab und Sie sehen mich erst nächste Woche wieder. Also der Kerl, der nervt mich. Bis dahin läuft Ihr Müll über und Sie wissen ja, dass ich nur mitnehmen darf, was in den Tonnen ist. Was soll ich denn machen? 1, 2, 3. Na schön, schon gut. Hey, Fenster zu. Du machst doch selber. Also diese Müllmänner, die stinken mir. Ich werde Aaskrähen züchten und sie abrichten, Müll zu fressen. Dann brauchen wir diese Typen nicht mehr. So, komm, Junge. Komm, so. Ja, so. Ma, du kannst doch nicht damit in die Küche. Ma, das ist unhygienisch. Tatsächlich. Ein Einhorn. Geht's jetzt? Ein Wunder der Natur. Wahrhaftig. Das ist unhygienisch. Na, ausgerechnet, du musst von Hygiene reden mit den Händen. Also das ist eine Allergie, ja, aber das Ding da, das hat womöglich eine Krankheit. Siehste, jetzt ist es beleidigt, Jana, und mit Recht. Es ist das sauberste Tier, das ich je gesehen habe. So, ein herrliches, weißes Fell. Genau. Ist noch Kaffee da, Ma? Nein, du halt's mir vom Leib, Ma. Nicht? Das stößt dauernd den Kopf nach mir. Das hält dich wahrscheinlich für eine Jungfrau. Mel, werd nicht ordinär. Seit wann ist Jungfräulichkeit ordinär? Ma, hol's weg. Ma, es sabbert auf meinen Ärmel. Ma, hau ab, du. Ruhe jetzt, Kinder. Ich muss nachdenken. Ich sehe ungeahnte Möglichkeiten auf uns zukommen. Den Kaffee bitte schwarz, ohne Milch und Zucker. Jetzt weiß ich's. Es ist das Blumenmuster auf deiner Bluse, Jana. Es will uns zu verstehen geben, dass es gern Blumen frisst. Oh. komm, Junge, komm, komm, so. Geh ein klein wenig zurück. Na komm, so. Was für Blumen möchtest du denn? Warum fragst du es dauernd, was es fressen möchte? Das ist ja der reinste Tick. Ma, soll ich mir den Kaffee selbst holen oder was? Oh, tut mir leid. Ich wollte nur echt... Brav stehen bleiben, mein schönes. Ja, so. Da ist dein Kaffee. Na, endlich. Tobi, ich habe auch nur zwei Hände. Naja, ist ja kein Grund, sich dauernd zu entschuldigen. Fenster zu. So, ja. Oh, seht mal. Wenn ich seinen Kopf streichle, bleibt's ganz brav stehen. Statt Frühstück das beliebte Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Aber von mir aus, wenn nur sonst alles normal weitergeht. Bitte, bitte, Ma, bring's wieder in den Hof, ja? Mein ganzer Arm ist schon nass. Ich wette, das Viech hat Mikroben in der Spucke. Nein, nein, nein, nein, wart noch mal. Wir müssen alles genau überlegen. Hier tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. Ein Bombengeschäft. Also, wie gehen wir am besten vor? Also jedenfalls kann es nicht bleiben, wo es ist. Sonst kackt es hier noch auf dem Boden. Nicht, wenn deine Mutter es nicht füttert. Geh doch mal ins Wohnzimmer, Jana, und hol mir die Begonie vom Fenster. Wieso ich? Ich kann es nicht allein lassen. Und du bist die Einzige, die schon fertig ist mit dem Frühstück. Geh schon, Jana, deine Mutter hat nun mal die fixe Idee, das Einhorn zu füttern. Na schön. Wir müssen die Sache pragmatisch angehen. Also mal der Reihe nach. Im Hof können wir es nicht lassen. So viel steht fest. Nicht genug Platz. Kein Dach über dem Kopf. Also wo dann? Sag doch auch mal was, Tobi. Da es keine Einhörner gibt, stellt sich die Frage ihrer Unterbringung gar nicht erst. Sag mal, willst du wirklich behaupten, ja, die Begonie. Tobi, ah, ja, willst du allen Ernstes behaupten, dass du dieses extrem große Einhorn nicht siehst? Es füllt die halbe Küche. Ja, er kann es gar nicht sehen, weil er mit dem Rücken zu ihm sitzt. Ach, er hat es reinkommen sehen. Tobi, ich weiß, du hattest immer eine Eins in Naturwissenschaften, aber gerade Naturwissenschaftler sollten unvoreingenommen sein. Oh, es mag Blumen. Es hat alles aufgefuttert. Die ganze Begonie. Jana, holst du mir die Zitronenmelisse aus der Diele, ja? Also wenn ich hier dauernd rumrennen muss, ja, dann kann ich genauso gut zur Arbeit gehen. Die bezahlen mich wenigstens dafür. Also es ist faszinierend, die Fähigkeit meines Sohnes, sich selbst zu belügen. Mein Gott, Tobi. Wir können unsere finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Dieses Einhorn ist absolut einzigartig. Und wenn du was Einzigartiges anzubieten hast, dann rollt der Rubel. Das ist ein Naturgesetz. Wir könnten es vorführen. Eine Art Show. Bitte, die Zitronenmelisse. Halt doch fest, Ma. Das will mich beißen. Wahrscheinlich hat sie Tollwut oder sowas. Ich will nur an die Zitronenmelisse. Ja, da friss. Ja, fein. Oh, und so eine schöne, weiche Nase. Oh, und eine Mähne. Wie Seide. Oh, pass bloß auf, gleich steht's dir ein Auge aus mit dem Ding da auf seinem Kopf. Wir müssen ein Maximum an Aufsehen anpeilen und ein Maximum an Gewinn. Aber nichts überstürzen. An sowas muss man sich ganz, ganz vorsichtig ranpirschen. Also, wir lassen die Leute erstmal nur einen kurzen Blick drauf werfen. Zu gesalzenen Preisen, versteht sich. Und dann, wenn sie mehr sehen wollen... Dann inszenieren wir die große Show. Es wird mir nicht auf Jahrmärkten rumgeschleppt. Das mag es nicht. Aber Ma, unser Hof ist zu klein. Außerdem, ich meine, was würden die Nachbarn sagen? Da muss man sich ja schämen. Nicht doch Jahrmärkte, sowas Kleinkariertes. Nein, nein, ich spreche von den Medien, Presse, Rundfunk, Fernsehen. Ein Auftritt vor dem Buckingham Palace. Wer interessiert sich da noch für die Queen? Oh, schaut nur, die Zitronenmelisse, radikal aufgefressen. Ach, und sein Atem riecht wundervoll. Ihr werdet sehen, meine Arbeitslosigkeit erweist sich als Glück im Unglück. Ich hab's ja immer gewusst. Ich bin zum Unternehmer geboren. Es ist immer noch hungrig. Ich auch. Gibt's keinen Toast mehr? Nur den da. Du erwartest doch wohl nicht, dass ich nach diesem Putzlappen noch ein Brikett esse. Ich kann jetzt keinen frischen machen. Es würde sich am Toaster den Schwanz verbrennen. Dann bring's wieder raus. Oder halt, halt, besser nicht. Keine Vorbesichtigung. Das bringt nichts in die Kasse. Nur Exklusivrechte lassen sich wirklich gewinnbringend vermarkten. Esse ich eben das Brikett. Mein Einhorn wird nicht herumgeschleppt. Ein für allemal. Hier ist dein Toast. Kein Wunder, dass Familienväter sich nicht durchsetzen können. Wir sind frustriert seit Adam und Eva. Man lässt uns einfach nicht. Meine Frau hat immer recht und meine Tochter schämt sich andauernd. Naja, und was meint mein ewig skeptischer Sohn dazu? Ich kann nur sagen, falls es so etwas wie ein Einhorn gäbe, wäre es unmoralisch, das arme Tier derart auszubeuten. Unmoralisch? Du arbeitest im Museum und hast die Stirn von Ausbeutung und Unmoral zu reden? Oh, nicht schon wieder, Dad. Also wirklich, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Jetzt lass ihn, Mel. Er verkauft doch nur Postkarten im Museum. Was macht ihr denn mit euren alten Ägyptern, wenn nicht ausbeuten? Bitte die Butter. Ja. Danke. Da liegen sie in ihren Pyramiden, einbalsamiert und gut verpackt. Ihre Eingeweide in hübschen kleinen Gefäßen, griffbereit neben sich. Und warten auf die Reise ins Jenseits. Und was tut ihr? Buttelt sie aus, wickelt sie aus ihren Bandagen. Wo ist die Marmelade? Hier, bitte. Sperrt ihre Gefäße in Vitrinen ein und lasst ganze Horden von Besuchern ihre vergammelten Überreste begaffen. Ist das etwa nicht unmoralisch? Nur mir wird schlecht. Angenommen, die Welt geht unter. Bang. Mit lautem Knall. Oder mit Geächze, wenn dir das lieber ist. Und sie wachen auf, wie vorgesehen. Jetzt stell dir die Gefühle deiner Mumien vor. Ah, gut, ich bin endlich wieder aufgewacht. Da will ich mal gleich meinen Magen wieder einsetzen und genüsslich frühstücken. Die Mumie greift nach ihrem Gefäß. Weg, nicht da. Kein Magen, kein Eingeweide. Alles weg. Irgendwo in einer Vitrine. Säuberlich beschriftet. Aber Mumien können ja nicht lesen. Ein erhabenes Geschöpf. Vermurkst, verkorkst. Einfach so. Das nenne ich Ausbeutung. Unser Einhorn vor ein paar Kameras zu bringen, ist nichts dagegen. Oh Mel, Tobi verkauft doch nur Postkarten im Museum. Du kannst ihn doch nicht für die ägyptische Sammlung verantwortlich machen. Jana? Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Hol bitte das Parma-Pfeilchen aus dem Schlafzimmer. Aber ich gehe nur, damit ich mir Daddys Gequatsche nicht länger anhören muss. Keine Angst, Einhorn. Niemand wird dir was tun. Nein. Niemand wird dich irgendwo ausstellen. Komm, Kate, es wäre begeistert. Tiere sind ganz versessen darauf, im Mittelpunkt zu stehen. Kreuzunglücklich wäre es. Denk nur an die Blitzlichter und an die Hitze in den Fernsehstudios. Es würde aber einen Haufen Geld verdienen. Und wir würden ihm helfen, es auszugeben. Wir würden ihm einen 4-Sterne-Stall kaufen mit Zentralheizung und eigenem Stallmädchen. Wir würden Blumen von Covent Garden kommen lassen. Begonien, die mag es ja besonders gern. Begonien Rex, Begonia multiflora, Megaflora, yes, Begonien mit Syrup gefüllt, Blumen, danke, vom Topf. Wir werden einen erstklassigen Küchenchef engagieren. Es kriegt Wickenblütensuppe, Asterpaté mit Kitzlattichgelee, Irish Cube, Apfelblütenauflauf. Ja, das schmeckt dir. Was, Einhorn? Och, mein Liebling. Kate, sei doch einmal kooperativ, Kate. Ich will ja nur sein Bestes. Es kann doch nicht immer nur Diät leben, immer nur Topfpflanzen und dann im Hinterhof. Nein, das muss alles Stil haben. Lebensart. Ma, wie kommst du darauf, dass wir es behalten können? So, es gehört uns doch nicht. Es stand auf unserem Grund und Boden. Unserem Grund und Boden. Unser Grund und Boden, jawohl. Das heißt, abzüglich Hypotheken und so ein paar Kleinigkeiten. Und wenn uns irgendjemand unser Einhorn wegnehmen will, sagen wir einfach, es ist ein Geschenk vom Milchmann. Oh, Daddy. Ja, warum denn nicht? Es ist doch weiß, oder? Eine erstklassige Werbung für Milchprodukte. Ma, Einhörner sind Zauberwesen. Du hast 3 Wünsche frei. So ein Blödsinn. Doch, bestimmt. 3 Wünsche. Kannst dir alles wünschen, was du willst. Ich muss weg. Was ist mit meinem Brot? Na, bitte, wünsch dir was. Ja, jetzt wünscht sich doch endlich einer was, bevor wir alle ausfliegen. Jetzt schreie nicht so rum, ja? Ich kann mir nichts wünschen. Es ist Maßeinhorn. Was soll das heißen, Maßeinhorn? Na, guck doch, wie es sich an sie kuschelt. Es wird überhaupt nicht funktionieren bei mir. Pass auf, also. Ich wünsche mir blonde Haare. Ich glaub, mich tritt ein Einhorn. Na? Habe ich blonde Haare? Quatsch natürlich nicht. Ich halte das im Kopf nicht aus. Na gut, mache ich mir meine Brote eben selbst. Und wo ist das Brot? Im Brotkorb. Und wo ist der Brotkorb? Wo er immer ist, im Küchenschrank. Tobi, darf ich dich etwas fragen? Ja? Wenn hier in der Küche kein Einhorn steht, warum hast du dann eben einen Bogen drumherum gemacht? Ja. Weil ich euch nicht eure Illusionen rauben will. Ich bin ja kein Spielverderber. Aber wenn es tatsächlich nicht da ist, woher weißt du so genau, wo es steht und wie viel Platz es einnimmt? Naja, ich sehe doch, wo ihr alle hinstarrt. Und wohin, wenn ich fragen darf, sind all die Blumen verschwunden? Okay, damit ihr euren Willen habt, es steht was in der Küche. Na endlich, und zwar ein Einhorn. Nein. Was dann bitte? Ein Pferd. Ein Pferd, na schön. Aber wenn es ein Pferd ist, warum hat es dann ein Horn auf der Stirn? Irgendein Trick. Es will uns verarschen. Tobi, sei nicht so stur. Das ist kein Trick, das ist ein Horn. Schau's dir an. Nun komm schon her, komm her. Komm. Und nicht so ziehen, weil du tust ihm weh. Bitte, wünsch dir endlich was. Also wenn dir nichts einfällt, dann wünsch dir einfach, dass mein Ausschlag weggeht. Da, sieh es dir an. Was ist das? Bestimmt kein echtes Horn. Es gibt nämlich kein Tier, dem so ein Horn auf dem Kopf wächst. Irgendein Spaßvogel hat es da befestigt. Von wegen befestigt. Bitte sieh genau hin. Ich taste mit den Fingern die Schädeldecke ab bis zur Wurzel. Du tust ihm weh. Ich kann genau fühlen, wo es angewachsen ist. Hier, Na los, pass hin. Jetzt sei doch nicht so grob zu ihm. Okay, dann ist es eben nicht befestigt worden, sondern angewachsen. Verfilztes Haar oder sowas. Ein richtiges Horn kann das jedenfalls nicht sein. Und ob das ein richtiges Horn ist, verdammt nochmal. Gib mir den Löffel, Jana. Die Marmelade kannst du ruhig dran lassen. So, so, danke. Jetzt hör zu, Tobi. Nein, nicht, es kriegt ja Kopfschmerzen. Wieso denn? Ich klopf doch nur an sein Horn, um Tobi zu beweisen, dass... Also, nochmal. Na, ist das nun ein Horn oder nicht? Oma, bitte, wünsch dir was. Ich wünschte, es wäre nicht hier, das arme Geschöpf. Wo ist es denn hin? Es ist weg. Oma. Ma, es funktioniert, Ma. Ma, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Typisches Beispiel von Massenhysterie. Glaubst du mir jetzt, Ma? Ist noch Kaffee da, mir ist flau im Magen. Wo es wohl hin ist? Wahrscheinlich dahin zurückgegangen, von wo es gekommen ist. Warum hast du das getan, Kate? Warum wolltest du es loswerden? Oh ja, wie konntest du nur? Och, Ma, drei Wünsche hättest du gehabt. Alles in der Welt hättest du dir wünschen können. Sogar, dass endlich mein Daumen besser wird. Dein Daumen? Was ist denn plötzlich mit deinem Daumen los? Das habe ich auch doch gestern schon erzählt. Der ist taub, seit ich mir den Ellenbogen am Fernseher gestoßen habe. Ma? Ma. Kannst du mir mal helfen, Ma? Oh, Tobi, was treibst du denn da? Du weißt doch, dass du solche dicken Scheiben nicht magst. Das Messer schneidet so komisch. Das ist das Käsemesser, Tobi. Damit kannst du doch kein Vollkornbrot schneiden. Woher soll ich wissen, was was ist? Hier... Das ist das Brotmesser. Wenn dir schon sonst nichts einfällt, hättest du wenigstens Gesundheit, Geld und ein glückliches Leben wünschen können. Oh Mann, willst du uns alle auf den Arm nehmen oder was, Ma? Also erst schleppst du es hier rein, wir machen uns eine Menge Hoffnung und dann jagst du es wieder weg. Oh nein, also, Tobi, lass mich mal, du meine Güte, so herumzuziehen. Also das ist jetzt echt eine Enttäuschung, ja, Ma. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mir was gewünscht habe. Ich wollte nur, dass ihr das arme Tier nicht so misshandelt. Das ist alles. Außerdem, Jana, hast du nicht selbst gesagt, dass es mein Einhorn ist. Also darf ich's ja wohl auch wegwünschen, wenn mir danach ist. Wie kann man nur so egoistisch sein? Wirklich. Du hast schließlich einen Mann und zwei Kinder. Ja. Bist du denn gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass wir auch noch da sind? Mein Gott, du hast uns alles vermasselt. Und Mel, du glaubst doch nicht im Ernst, die hätten dich mit ihm durch die Fernsehstudios ziehen lassen. Die Wissenschaftler hätten sich doch wie die Aasgeier auf das arme Tier gestürmt. Ach was. Sie hätten es dir weggenommen, um alle möglichen Versuche mit ihm anzustellen. Und ja, wahrscheinlich hätten sie es sogar umgebracht. Und seinen Kopf seziert. Ach, warum übertreibst du immer? Es musste weg. Es ist viel zu schön für solche Scheußlichkeiten. So was Kurzsichtiges wie dich gibt's nicht noch einmal. Deine Mutter muss mal von einem Maulwurf erschreckt worden sein, als sie mit dir schwanger war. Wir hätten es ja gar nicht vorzeigen müssen. Da das mit den Wünschen offenbar stimmt, hätten wir es doch direkt um Geld bitten können. Niemand hätte gewusst, dass wir das Tier haben. Der Müllmann wusste es. Ein Riesenvermögen hättest du dir wünschen können. Ja. Wir hätten uns alles kaufen können, auch einen Müllmann. Wie denn das? Wir hätten ihn beteiligt, warum nicht? Oder glaubt ihr, dass er glücklich ist in seinem Job? Seit wann bist du so großzügig, Dad? Wer mehr als genug hat, kann es sich leisten, großzügig zu sein, Tobi. Ich dachte, du wolltest Unternehmer werden. Eben. Und dazu braucht man bekanntlich Startkapital. Du hättest es mir beschaffen können, Kate, aber nein. Du treibst unseren Dukatenesel aus dem Haus. Ich hätte eine Rockgruppe gegründet, ein Casino hätte ich auch machen können und sonst noch was alles. Aber es geht ja nicht nur um mich. Deine Kinder sind ja schließlich auch noch da. Mhm. Aber um die kümmerst du dich ja nicht. Jawohl, genau. Keiner kümmert sich um mich. Deine Tochter hätte das Leben einer feinen Dame führen können, statt in den Haaren wildfremder Leute herumzuwühlen und sich dabei die Hände zu ruinieren. Ich glaube gar nicht, dass sie das Leben einer feinen Dame führen will. Sie wird arbeiten wollen, wie die anderen auch. Willst du arbeiten wie die anderen auch, Jana? Nein. Da hast du's. Oh, komm, ja. Tu jetzt hier bloß nicht so, als ob es dich überhaupt kümmert, Dad. Ich bin dir doch vollkommen wurscht. Oh, nein. Es kümmert mich. Deine Hautgeschichten sind besorgniserregend und so ein abgestorbener Daumen kann lebensgefährlich werden. Jeff. Wenn deine Mutter nur etwas weniger schwerfällig wäre, dann könntest du dir jetzt die allerersten Spezialisten leisten, für jede Krankheit einen. Und du, Tobi, du könntest dir ein eigenes Museum kaufen, mit jeder Menge Mumien und ein Auto, was heißt eins, zehn. Zehn Autos, eine Yacht, eine ganze Flotte, eine Villa in Spanien und für dich, Kate, eine vollautomatische Küche, Kaffeemaschinen. Toaster, Mixer, Grill, Mikrowelle, Tiefkühltruhen mit Kaviar und Crimson. Alles vom Feinsten. Frühstück machen wäre dein Hobby geworden. Hier, Tobi, Thunfischbrote und ein Apfel, okay? Ja. Soll ich dir auch was aufschmieren, Jana, falls du noch ins Geschäft gehst? Nein, danke. Wie kann ein Mensch nur solche Kloben von Brot in sich reinstopfen? Immer noch gesünder als deine Zitronen-, Grapefruit- und Ananassäfte. Kein Wunder, dass du dauernd am Jammern bist mit all der Säure im Bauch. Ist aber gut gegen Appetit. Eben. Wahrscheinlich ist schon dein halber Magen weggefressen. Oh, Ma, das stimmt doch jetzt nicht, oder? Nein, wohl kaum. Und deine Hände, das kommt doch auch davon. Also das ist eine Allergie, ja? Gegen Zitrusfrüchte, logisch. Oh. Du produzierst zu wenig Magensaft, deswegen deine dauernde Verstopfung. Das muss ja deine Hände kaputt machen. Red doch keinen Quatsch. Früher hatte das Dauerwellenzeug da auch nichts ausgemacht. Und was ist mit dem tauben Daumen und diesen Kringeln vor den Augen? Also, ich will es dir sagen. Der Mangel an Magensaft ist dir aufs Gehirn geschlagen. Mama, ich will zu Dr. Roberts noch heute. Hört endlich auf, ihr beiden. Erst fällt der Daumen ab, dann die rechte Hand, dann die linke. Ich fall in Ohnmacht. Nein, du bist völlig in Ordnung. Was ist denn in dich gefahren, Tobi? Ganz einfach, sogar dein Herr Sohn rastet aus, wenn er an diese verpassten Chancen denkt. Aber Tobi glaubt doch gar nicht an Einhörner. Oder? Natürlich nicht. Aber es ist Tatsache, dass du einen Wunsch geäußert hast. Und er ist dir erfüllt worden. Du, Mama. Und Tatsache ist auch, dass wir nicht das Geringste davon gehabt haben. Und Ma, das finde ich ziemlich schäbig. Tobi, Frauen handeln immer emotional. Das wirst du noch lernen. Bitte. Zu rationalen Überlegungen sind sie gar nicht fähig. Sie gehen los wie die Feuerwehr. Ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. Ja, Jana. Was ist denn? Ma, vielleicht hast du immer noch zwei Wünsche frei. Wie denn? Es ist doch weg. Also wirklich, du spinnst. Naja, aber wenn es... Ich meine ja nur, also wenn es mit drei Wünschen ankommt, sozusagen, ja, dann muss es die doch nicht unbedingt wieder mitnehmen, wenn es weggeht. Ich meine, die anderen zwei, vielleicht gelten die immer noch. Ma. Ja, sie könnte recht haben, Kate. Durchaus möglich, dass sie recht hat. Das ist ein Versuch wert. Also los, Kate. Aber denk bitte daran, dass nur noch zwei Wünsche übrig sind. Die müssen es in sich haben. Versuch's doch einfach mit fünf Wünschen, wenn du schon mal dabei bist. Na, endlich hat auch mein Herr Sohn begriffen, um was es geht. Also los, Kate, los. Oh, nein, Dad, das geht nicht. Also jeder Zauber hat seine Regeln. Und wenn... Hört, die Expertin spricht. Wer hat euch denn überhaupt drauf gebracht, hä? Ich. Okay, spinn nur weiter. Jana hat recht, wir dürfen nicht unbescheiden sein. Das muss man akzeptieren. Also los, Kate. Wünsch dir was Hübsches, was Hübsches, Großes. Oh ja, Ma, bitte. Ach, lass mich, ich muss den Tisch abräumen. Also du kannst einen zur Verzweiflung bringen, echt. Ja. Wenn der Mann vom Lotto käme mit dem Hauptgewinn, würdest du wahrscheinlich auch sagen, hab keine Zeit, bin beim Abwaschen, nehmen Sie Ihren Scheck bitte wieder mit. Wir spielen nicht im Lotto. Darum geht's doch gar nicht. Darum geht's doch. Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Leute mit Verstand haben keine drei Wünsche frei. Also los, Kate, wünsch dir was. Es würde nichts nützen. Ich hab's weggewünscht, um ihm diese grässlichen Streitereien hier zu ersparen. Jetzt noch was von ihm zu wollen, ist sinnlos. Aber Ma, das wissen wir doch erst, wenn du es überhaupt versucht hast. Genau. Versuch's einfach. Wenn's nicht klappt, ist auch egal. Also einmal hast du uns jetzt hängen lassen, okay, Ma. Aber vielleicht kannst du das jetzt wieder gut machen. Jetzt hört endlich Ma. Auf. Sie hört erst auf, wenn ihr dir was wünscht, Ma. Also bring's hinter dich, Ma. Immer Ma, Ma, Ma. Den ganzen Tag lang. Merkt ihr das überhaupt nicht? Ununterbrochen wollt ihr was von mir. Keine Sekunde lasst ihr mich in Ruhe. Da muss man ja durchdrehen. Könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Wenigstens einmal? Also entschuldige bitte, wir haben dich nur gebeten, einen Wunsch zu äußern. Das ist doch nur wirklich nicht zu viel verlangt. Schließlich war es deine Schuld, dass das Einhorn verschwunden ist. Ach, wenn ihr doch alle verschwinden würdet. Einhorn? Einhorn, ich wünsche mir, dass du zurückkommst. Oh. Hallo, Einhorn. Mein liebes Einhorn. Ja. Oh, ja. Nimmst du mich mit? Bin ich froh. Weißt du, ich war hier eingesperrt, jahrelang. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich muss unter die Wilden geraten sein. Ja, ich bin fertig. Gehen wir. Sie hörten Das Einhorn von Judy Allen. Aus dem Englischen von Marianne de Barde. Es sprachen Mel Gerhard Olszewski, Kate Monika Bleibtreu, Jana Marion Brickwold, Tobi Ben Becker, Müllfahrer Klaus Dietmann. Das Einhorn Gerd Bessler. Assistenz Gabriele Roosch, Technik Jutta Liedemit und Sabine Kaufmann, Regie Hans Rosenhauer.